eigentlich leben, weil jeder, der Musik hört, egal was er gerade für ein Stück hört, verbindet damit Erinnerung. Weil jeder Mensch hat irgendwann irgendwo seinen ersten Kuss gehabt, seine erste Liebe gehabt, seinen ersten Fahrradunfall oder was auch immer. Und immer lief im Hintergrund, auch im Unterbewusstsein, lief irgendwo ein Radio oder irgendeine Melodie.